Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja Leute, das lange, lange, lange Wochenende ohne Telefontalk hat jetzt ein Ende. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht, wie immer montags, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Telefonnummer 0130 2911, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Erster Anrufer diese Woche, heute Nacht, das ist Manfred und er ist 34 Jahre alt. Manfred. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Manfred, dein Thema. Mein Thema, Bestatter. Du bist ein Bestatter? Nein, ich bin Einsager. Du bist Einsager. Was ist der Unterschied zwischen Bestatter und Einsager? Der Bestatter der macht die Formalitäten und der hat dann seine Leute, die Leute dann eventuell in den Sarg legen. Also ist dein Chef der Bestatter, kann man so sagen? Richtig. Ja. Was gehört alles zu deinen Aufgaben? Die Leichen abholen, aus dem Krankenhaus holen, aus der Wohnung holen, ausziehen, anziehen, aufbahren. Wie ziehst du oder was wünschen die Leute in der Regel, wie sie angezogen werden möchten oder was wünschen die Angehörigen? Normalerweise geben sie selbst Kleidung mit. Also die meisten Menschen, die im Sarg liegen, sind richtig angezogen. Also die tragen nicht das Totenhemd, ein weißes Totenhemd. Nein. Ist das denn überhaupt noch Tradition oder stammt das aus alten Zeiten nur noch? Das stammt aus alten Zeiten. Normalerweise kriegen die Männer einen Anzug an mit weißes Hemd, Dingens hier, Jacke, Hose, Schuhe, die kriegen alles an. Geht das so weit, dass du denen auch Strümpfe und Unterwäsche anziehst? Ja. Das auch, ja. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Aus seltsamen Dingen. Das hat sich so ergeben. Und wie lange machst du das jetzt schon? Drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre. Und wie viel Leichen, mit wie viel Leichen in der Woche hast du es ungefähr so zu tun? Wenn es hochkommt im Monat so 10 Stück. 10 Stück. Was ist das für ein Gefühl, wenn man im Prinzip beruflich und quasi dann so den ganzen Alltag über es nur mit Toten zu tun hat, mit Leichen zu tun hat? Ich muss sagen, der eine kann es, der andere kann es nicht. Kannst du's? Ich kann's, ja. Hat dir das anfänglich auch nichts ausgemacht? Doch so die ersten 2, 3 Jahre, aber dann ist das Routine geworden. Ist jeder Job, ist ein Job für jeder andere. Einer muss es tun. Gibt es denn da Situationen bei dir manchmal auch, wo es dir unangenehm ist, wo es dir vielleicht sogar eklig ist? Wir hatten letzte Woche so ein paar Geschichten, wenn... Ja, ich habe letzte Woche die Geschichte gehört von dem einen Anrufer und deren Freund, den eingeladen hat, mal mitzukommen und es ging ja da um, er hat ja gesagt, sein Freund wäre Leichenwäscher. Leichenwäscher gibt es nicht. Wie ist das denn bei dir? Gibt es da Momente, wo du dich auch ekelst, wo jemand vielleicht schon sehr verwest ist oder sehr krank war und... Nö. Nie? Ne, darf es nicht geben. Na gut, was es nicht geben darf, ist ja ein Bier. Aber wie du es selbst so empfindest? Da muss man durch. Also es gibt es dann doch schon manchmal. Ja, der schlimmste Fall, den wir hatten, war ein anderthalbjährigen. Den mussten wir vom Krematorium abholen und aufbauen. Und das war sehr hart. Also schlimm besonders, weil es sich um ein Kind gehandelt hat? Ja. Arbeitest du denn, ich frage jetzt mal, weil ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe, noch nie mit jemandem gesprochen habe aus der Branche, arbeitest du immer mit Handschuhen? Immer. Immer. Grundsätzlich. Mhm. Und auch mit Mundschutz? Ab und zu, wenn es sein muss, ja. Und wann muss das sein? Sobald die Malen rauskriechen. Wann kann das denn passieren? In der Regel denke ich, dass du doch ins Krankenhaus gerufen wirst und nach Hause, wenn jemand frisch verstorben ist. Ja, wann, dann ist das überhaupt kein Thema. Wann kriechen die Maden raus? Wenn einer zu Hause verstorben ist und so nach... Und längere Zeit liegt dann, ne? Und längere Zeit liegt und so nach einer Woche bis 10 Tagen gefunden wird. Könnte ich mir vorstellen, dass man auch diesen Geruch, mit dem man da konfrontiert wird, kriegst du den überhaupt so aus deinem Gedächtnis heraus, wenn du dann Feierabend machst abends? Nee, da braucht man erstmal 2-3 Cognac. 2-3 Cognac. Gibt es denn bei euch auch so, ich meine, bei Ärzten, bei Chirurgen kriegt man das ja schon mal so mit, auch so ein Zynismus, dass ihr so, ihr Bestatter oder ihr Einsager unter euch dann auch so Scherze über die Leichen macht, wenn ihr da zusammenarbeitet? Nein, grundsätzlich nicht. Nicht? Wir arbeiten ja immer mit 2 Mann zusammen. Mhm. Ja, ja, aber was spricht man dann, während ihr beide eine Leiche fertig macht? Was redet man da miteinander? Gar nicht. Das ist reine Routine. Jeder weiß, was er zu machen hat. Mhm. Nun hat dieser Beruf ja ein ungewöhnliches Image. Also jeder zuckt ja erstmal so ein bisschen zusammen vielleicht, wenn man hört, dass der Gegenüber, mit dem man sich unterhält, Bestatter ist oder Einsager ist. Ja. Schämst du dich, dass du Leuten zu erzählen, was du beruflich machst? Nein, überhaupt nicht. Wie ist das, wenn du so Frauen kennenlernst? Ist denen das nicht unangenehm, die Vorstellung, dass du mit deinen Händen den ganzen Tag mit Leichen zu tun hast und wenn du dir abends liebkosen willst mit den gleichen Händen? Jürgen, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet, das macht deine Frau auch nichts aus. Doch, meine Frau ist Bestatter. Ach, die ist Bestatter. Ach so, ihr seid also alle aus einer Branche. Ja. Dann ist das ja ganz einfach. Manfred, man hat ja in jedem Beruf hat man Erfolgserlebnisse. Was ist das Erfolgserlebnis eines Einsagers? Da gibt's keins. Gibt's keins? Nee. Macht dir der Beruf Spaß? Passt nicht, aber wenn ich nicht tun muss, jemand anders machen. Mhm. Also du, wenn so ein Wochenende vorbei ist, wenn du freie Tage vorbei hast, gehst du, denkst du nicht, oh ja, jetzt ist Arbeit, mal wieder freue ich mich jetzt ranzugehen, das ist nicht so. Nee. Mhm. Sondern was hast du für ein Gefühl, wenn du dann wieder zu irgendeinem Termin gerufen wirst? Das ist, ja, was für ein Gefühl. Man weiß es nicht, was man vorfindet. Mhm. Manchmal auch ein bisschen Angst und Spannung, wenn du irgendwo hinfährst. Mulmiges Gefühl? Ja. Ja, ne? Dass zum Beispiel jemand schon sehr verwest ist oder so etwas. Ja. Mhm. Der Umgang mit den Angehörigen, ist das nicht auch sehr schwierig, immer mit so traurigen, trauernden Menschen dann zu tun zu haben? Da muss ich dir eins sagen, ich bin Einsager. Mhm. Ach, du hast ich gar keinen mit dem bürokratischen Dingen, mit Formalitäten habe ich nichts zu tun. Mhm. Mhm. Wir werden nur gerufen, wir holen nur die Leichen ab, sagen die ein. Und das war's dann. Und das war's dann. Schlussfrage an dich, Manfred. Hat dieser Beruf dein eigenes Leben, so dein eigenes Denken über dein Leben, über deinen Tod, hat das das verändert? Ja. Inwiefern? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Keine Angst vor dem Tod? Durch diesen Beruf? Nicht nur durch diesen Beruf. Ich habe vorher auch keine Angst gehabt. Mhm. Gehen dir manchmal so Gedanken durch den Kopf, wenn du dann wieder eine Leiche fertig machst? Vielleicht bin ich es bald? Nee. Das nicht. Mhm. Manfred, ich danke dir für deinen Anruf und für das Gespräch und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Alles klar. Wiederhören. Tschüss, Manfred. Schönen Dank für deine Sendung. Tschüss. Ich verfolge sie fast jeden Abend. Das ist nett. Vielen Dank, Manfred. Tschüss. Tschüss. Peter ist 43 Jahre alt und jetzt am Telefon. Hallo, Jürgen. Hallo, Peter. Du hast angerufen. Zu welchem Thema? Und zwar zur Sterbehilfe. Zur Sterbehilfe. Das hatten wir letzte Woche mal kurz angesprochen, das Thema. Erzähl mal, du hast sicher irgendwie etwas Bestimmtes erlebt. Ja, und Und zwar, also habe ich zwar letzte Woche nicht gesehen, es würde mich aber unheimlich interessieren, wie man an Möglichkeiten drankommt. Gibt es denn in deinem Umfeld einen Fall, der dich betroffen macht? Also es macht mich selber betroffen. Du bist selbst betroffen? Ja. Inwiefern? Durch HIV. Und da ist also auch nichts mehr zu machen und ich möchte den Zeitpunkt schon selber festsetzen. Wie weit ist denn die Krankheit bei dir jetzt ausgebrochen? Also es ist noch im Rahmen des Möglichen, also ich kann mich noch fortbewegen und so weiter, aber es kommen noch mehrere Krankheiten hinzu, die auch im Endeffekt tödlich verlaufen, wo es bisher auch noch keine Mittel gegen gibt. Und ich möchte dadurch eben den Zeitpunkt selber festsetzen. Haben deine Ärzte dir denn etwas prognostiziert, wie lange du unter den üblichen Umständen noch zu leben hast? Nein. Das nicht? Das kann wahrscheinlich gar kein Arzt da irgendwie eine Zeit sagen oder sonst irgendwas, aber es gibt keine HIV-Medikamente, die bei mir anschlagen. Wie fühlst du dich jetzt so ganz aktuell, heute jetzt zum Beispiel, heute Nacht? Halbwegs ganz gut. Du lebst zu Hause im Moment? Ja. Ja, das geht auch. Du musst nicht im Krankenhaus liegen. Nein. Du hast für dich den Entschluss gefasst, dass du gerne deinem Leben ein Ende setzen möchtest, wenn du es für richtig hältst, um nicht dieses endlose und maßlose Leiden ertragen zu müssen. Genau. Hast du dich mit deinem Arzt und mit deinen Ärzten mal darüber unterhalten? Habe ich gemacht, aber es kann ja keiner da irgendwas Genaues zu sagen. Oder irgendwelche Mittel empfehlen oder sonstige Sachen. Ja, das Fakt ist ja, dass die aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten ist. Ja. Dass die geahndet wird, juristisch geahndet wird. Und so wie Holland, die machen nur für Holländer. Also man muss holländische Staatsangehörigkeit haben. Oder in der Schweiz soll es angeblich auch Sterbehilfe geben. Was mir aber nicht bekannt ist. Kannst du denn für dich einen bestimmten Zeitpunkt definieren, von dem aus du dann sagen würdest, jetzt möchte ich das entsprechende Präparat einnehmen? Ja, ich glaube, das muss eine Gefühlssache sein. Wenn man wirklich sagt, also das ist es gewesen und jetzt möchte ich nicht mehr. Oder es ist nicht mehr lebenswert. Ja. Hast du mit deinen Angehörigen oder Freunden auch über dieses Thema gesprochen? Zum Teil ja, aber das ist immer noch ein kritischer Punkt, wo jeder Angst vor hat, wirklich die Wahrheit zu sagen. Gibt es denn Verständnis? Gibt es einen Menschen in deinem Umfeld, der sagt, ich kann das verstehen? Verstehen können es mehrere, aber es geht ja dann um dieses Loslassen. Wer will loslassen? Sie haben ja dann meistens einen größeren Schmerz, wie man selber. Also besteht dein Problem im Moment darin, dass du nicht weißt, wie man an die entsprechenden Medikamente oder Präparate kommt, die einem dann das Leben beenden? Genau. Das ist so. Nun gibt es ja in Deutschland die Gesellschaft für humanes Sterben. Das weißt du wahrscheinlich, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Gehört habe ich davon, aber genaues weiß ich nicht dazu. Also ich möchte dir auch gerne meine Meinung dazu sagen. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich habe selbst darüber, obwohl ich gesund bin, Gott sei Dank, darüber nachgedacht, wie ich wohl selbst handeln würde oder denken würde, wenn ich in eine solche Situation käme, wie die, in der du lebst. Ich glaube, dass mir dieser Gedanke auch sehr, sehr nahe käme oder dass ich auch einen solchen Gedanken denken würde. Und ich verurteile das auch auf keinen Fall, wenn jemand das macht. Ich habe da allerhöchsten Respekt vor. Ja, vor allen Dingen, man muss sich vorher mit auseinandersetzen. Natürlich. Was will ich und was will ich nicht? Bin ich glücklich gewesen? Ja. Lohnt es sich oder mache ich nur aus irgendeiner Verzweiflung heraus? Genau, also wenn Leute, die sehr schwer krank sind, eine solche Entscheidung treffen, geht dem voraus oftmals, ja, in deinem Fall sicher auch, eine sehr langwierige Gedankenarbeit. Das entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Eben. Ne, das ist ja keine spontane Aktion oder Reaktion. Lieber Peter, ich würde dich gerne mit meiner Psychologin nochmal verbinden. Ja. Vielleicht kann die dir noch den einen oder anderen Ansprechpartner geben, mit dem du dich über dieses Thema unterhalten könntest. Okay. Leg mal auf und die Annette, das ist Annette heute Nacht, die ruft dich dann gleich zurück. Danke. Alles Gute. Silvana, 17 Jahre alt. Hallo. Hallo Silvana, guten Morgen. guten Morgen. Jetzt haben wir zwei traurige Themen gehabt. Ja. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, der Vater von meiner Freundin Ilka, der hat mich dieses Wochenende geküsst. Der Vater von deiner Freundin Ilka hat dich dieses Wochenende geküsst? Ja. Also das war so, ich habe bei ihr geschlafen und dann wollten wir abends rausgehen. Und da habe ich halt geduscht und dann bin ich aus der Dusche raus und dann kam der Vater von ihr rein und hat mich so genommen und mich geküsst. Einfach so? Ja. Also dann auch schon mit Gewalt, ne? Ja, ich wusste auch gar nicht in dem Moment, was ich machen sollte. Also, wie hast du reagiert? Hast du dich gewehrt? Nee, ich war einfach ganz perplex. Du hast stillgehalten und hast dich küssen lassen. Ja. Hat er dich richtig geküsst, zungenkussmäßig? Ja. Lange? Ja, es geht. So. Und er hat nichts gesagt danach? Nee, er ist dann einfach wieder rausgegangen und ich stand da. Und wusstest gar nicht, wie der geschah? Nee. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Hast du es deiner Freundin erzählt? Oder nee, hast du... ich habe es ihr nicht erzählt. Ich weiß auch nicht, ob ich ihr das sagen soll. Weil ich möchte auch halt nicht, dass die Freundschaft zwischen uns kaputt geht. Mhm. Hast du Sorge, dass die Freundschaft kaputt geht, wenn du es deine beste Freundin? Ja. Wenn du ihr das sagen würdest? Ich weiß nicht, aber kann ja alles kommen. Mhm. Du bist 17 Jahre alt, ne? Mhm. Du hättest dem Alten doch einfach eine scheuern können. Ja, weil ich... Du warst perplex, ne? Ja. Wahrscheinlich. Mhm. Das ist ja schon, dreist ist noch gelinde ausgedrückt, ne? Was der da gemacht hat. Hast du richtig Zorn, Wut auf den jetzt mittlerweile? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Wie war denn das Verhältnis bisher, wenn du so bei denen in der Familie warst? Ja, also wir kennen uns jetzt schon seit circa 3 Jahren und dann war halt ganz normal, wie so ein normaler Vater halt, nett. Und also freundlich auch zu dir. Ja. Also, und die Mutter, gibt sie auch da in dem Haushalt? Ja, die gibt's auch. Mhm. Die ist auch ganz nett. Mhm. Silvana, ich glaube, ich müsste das wenn ich jetzt du wäre, meiner besten Freundin erzählen. Oh. Ich glaube auch nicht, dass das eure Freundschaft gefährdet, wenn du ihr das erzählst. Das kann höchstens da große Turbulenzen in die Familie bringen. Zu Recht dann aber auch, ne? Wenn er sowas macht. Das möchte ich dann auch wieder nicht. Mhm. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, mit ihm mal zu reden, mit dem Mann? Nee. Möchtest du nicht? Nee. Mhm. Hast du da Angst vor? Ja, ich habe irgendwie so einen richtigen Ekel entwickelt gegen ihn. Mhm. Also ich werde auch erstmal in der nächsten Zeit nicht mehr zu denen hinkommen. Mhm. Also spielst du mit dem Gedanken, dass du das einfach so für dich behalten willst? Meine Freundin wird sich das ja dann auch halt denken, wenn ich nicht mehr komme. Mhm. Das meine ich eben auch. Das könnte ja nun auch zu vielen Missverständnissen zwischen euch beiden führen, wenn du dich jetzt in einer Weise verhältst, die sie überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Ne? Ich würde das meiner, ich würde sie erzählen. Ich würde sie erzählen. Knallhart, also. Oh. Nachher interpretiert sie dann in dein Verhalten etwas gegen sie. Weißt du? Dass sie denkt, du hast irgendwas gegen sie und ja. Das bringt eure Freundschaft vielleicht wirklich dann auseinander. Ich finde, das ist eine gute Freundschaft. Ihr seid ja nur bald erwachsene junge Frau. Ist deine Freundin so alt wie du? Ja, die ist 18. Die ist 18 sogar. Mhm. Dass diese Freundschaft aushalten muss. Das macht Freundschaft doch aus, dass man eben auch solche schlimmeren Dinge, die passieren, miteinander teilt und besprechen kann. Mhm. Vor allen Dingen, wir gehen ja auch sonst immer durch dick und dünn. Ihr redet sonst über alles. Ja. Und erzählt euch allen Scheiß und alle ernsten Sachen. Ja. Dann würde ich das auch mit ihr besprechen. Mhm. Dann ist es für dich vielleicht auch einfacher, damit umzugehen. Es ist für dich vielleicht dann auch erleichternder, wenn du es ihr erzählt hast. Denn ein Druck ist ja da, ne? Sonst hättest du ja auch gar nicht jetzt hier angerufen und es mir erzählt. Ja. Nee, ich wusste halt auch nicht, mit wem ich darüber reden sollte. Mhm. Auf jeden Fall hat er einen ganz klar an der Klatsche. Ne? Ja. Das ist unbestreitbar. Red mal mit der Freundin, mach das mal. Ich glaube, dass das die Freundschaft trägt und aushält. Ja. Okay. Viel Glück. Sarah. Danke, Domaya. Tschüss. Tschüss. Carola ist 38 Jahre alt und am Telefon. Guten Morgen, Jürgen Domian. Guten Morgen. Ja, ich bin etwas geschockt von meinen Vorrednern. Tja, ich habe vor fast einem Jahr meinen Mann verloren. Mhm. Ja, und nun habe ich einen neuen Mann kennengelernt übers Telefon. Darf ich dich eben kurz fragen, wie du ihn verloren hast? Ja, wir sind beim Arzt gewesen. Und ja, Wir haben ein Check-up machen lassen, er ist dann aus dem Stuhl gerutscht, wurde bewusstlos, kam ins Krankenhaus und fiel ins Koma. Nach 2 Tagen war er dann tot, er ist also aus dem Koma nicht mehr erwacht. Er ist einfach so zum Arzt gegangen, zu einer Routineuntersuchung? Richtig. Und ist da bei dem Arzt ohnmächtig geworden? Richtig. Im Nachhinein stellte man heraus, dass er an einer Lungenembolie gestorben ist. Naja, und wie gesagt, das ist jetzt fast ein Jahr jetzt, das war der 22. Dezember 1996. Mhm. Und ja, ich habe jetzt einen Mann übers Telefon kennengelernt, der sehr nett ist, sehr einfühlsam, sehr romantisch ist. Aber ich habe ganz einfach Angst, mich mit diesem Mann zu treffen. Mhm. Hast du ihn immer so eine 090er-Nummer kennengelernt? Richtig, ja. Richtig. Man macht vieles aus Einsamkeit. Hattest du, war das eine sehr gute Ehe, die du mit deinem Mann geführt hast? Ja, also, eine sehr gute Ehe. Also es war ein wirklich tiefes Liebesverhältnis. Ja, richtig. Mhm. Entsprechend tragisch und schmerzlich war dann für dich der Verlust auch. Ja, plötzlich. Ganz einfach plötzlich. Mhm, ja. Dieses von jetzt auf gleich ist nicht einfach zu verdauen. Mhm. Wann hast du denn dann so den Mut gefasst? Da gehört ja auch Mut zu, mal so eine Nummer anzurufen. Wie lange nach dem Tod war das? Ich will es mal sagen, vor genau 4 Tagen. Ach, erst vor 4 Tagen? Ja, ja, das ist also erst ganz frisch. Und die Motivation war schon, wie du auch gerade gesagt hast, war Einsamkeit. Und, richtig. Mhm. Richtig, man wird unheimlich einsam. Mhm. Alle Freunde gehen einem verloren und naja. Und man versucht alles Mögliche irgendwie. Mhm. Naja. Also hältst du dich dann schon, meinst du denn, du wärst fähig für eine neue Beziehung schon? Das weiß ich nicht. Das käme auf den Mann sicher an, ne? Auf die Gefühle, die sich da entwickeln. Ja, gehe ich ganz stark von aus. Also ich habe mich heute dabei ertappt und das war also so schrecklich. Ich bin heute zum Friedhof gegangen. Hab meinen Mann besucht und habe ihn dann im Messopis gefragt, diesen Mann treffen zu dürfen. Das ist Wahnsinn. Am Grab? Am Grab, ja. Mhm. Weil ich immer der Meinung bin, ich bin meinem Mann untreu. Mhm. Ich weiß nicht, das hört sich blöd an. Ich glaube, Herr Carola, dass wenn eine wirkliche Liebe zwischen Menschen da war, dann liegt demjenigen, der gegangen ist, natürlich bis zum Schluss das Glück dessen, der am Leben bleibt, am Herzen. Und zu deinem Glück gehört ja, dass du irgendwann vielleicht auch eine neue Beziehung findest. Und dein Mann hätte sicher nicht gewollt, dass du zeitlebens, du bist ja noch sehr jung, du bist ja 38 Jahre alt, dass du zeitlebens trauerst und die Liebe zu deinem verstorbenen Mann, die wird ja sowieso unzerstörbar bleiben, die wird ja immer in deiner Erinnerung sein. Auch wenn jetzt ein neues Erleben kommt. Richtig, aber ich weiß nicht, für mich ist es nicht einfach. Das glaube ich. Ich mache das vielleicht. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen früh, dass du dich mit ihm triffst. Wenn ihr euch erst 4 Tage kennt, wenn das vor 4 Tagen erst war, dann versucht doch erstmal so einen telefonischen Kontakt aufzubauen, dass ihr euch miteinander kennenlernt. Und dann mal sehen, wie sich das dann so entwickelt, dass du danach dann vielleicht mal dich auf ein Treffen einlassen kannst. Ja, da hast du vielleicht was falsch verstanden. Ich habe vor 4 Tagen das erste Mal auf dieser Telefonline angerufen. Mhm. Und habe dann gestern Abend diesen Mann kennengelernt. Erst gestern Abend? Ja, richtig. Wir haben fast eine ganze Stunde telefoniert. Mhm. Und also ich bin unheimlich überzeugt von diesem Mann. Und Aber umso mehr. Nein, ich kann mal das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Lass dir doch noch ein bisschen Zeit mit dem Treffen, wenn du unsicher bist. Ne? Nichts spricht dagegen, dass ihr die nächsten 2-3 Wochen erstmal nur euch telefonisch beschnuppert. Ja, richtig. Und dann kann man ja mal sehen. Ja. Carola, versuch es mal so. Gut. Die Leitung brummt so, deswegen will ich mal Schluss machen. Aber ich glaube, wir haben das Größte auch besprochen, ne? Okay, ich bedanke mich. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Martin sollte hier sein, ist aber nicht. Dann machen wir weiter mit Hanni, 45. Hanni? Hallo? Ja. Grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Du klingst aber so ganz süddeutsch oder schweizerisch. Kann das sein? Nein. Nein. Dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Dein Thema. Ja, und zwar rufe ich eigentlich wegen meiner Freundin an. Und zwar weiß also die nicht, ob ihr Mann also entweder homosexuell oder bisexuell ist. Sie ist verheiratet mit ihm. Da habe ich mich gerade beim Team vertan, da habe ich die andere Freundin vor lauter Aufregung durcheinander gebracht. Auf jeden Fall ist also die 20 Jahre schon verheiratet und hat also schon immer das Gefühl, dass also ihr Mann irgendwie zur männlichen Seite neigt. Mhm. sie hat aber nur Angst, also wenn sie ihn zur Rede stellt, dass es also nicht wahr ist und sie dann also, wie soll ich jetzt ausdrücken, dass also... Oh, Hanni, diese Leitung ist ganz, ganz, ganz schlecht, die wir haben. Ja. Wir unterbrechen das mal und die Regie versucht dich nochmal neu anzuwählen. Ja. Leg mal auf. Okay? Gut. Okay. Dann haben wir jetzt die Tanja, die ist 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Du kennst mich bestimmt noch. Ich hab, also ich wohne jetzt in München und mein fußballspielender Freund. Nein, du bist ja unser Running Gag hier. Du bist die Tanja, die wegen ihres fußballspielenden Freundes von Darmstadt, ne? Ja, um Gottes Willen. Von? Bayern. Nein, von welchem, wo hast du vorher gewohnt? In Darmstadt, ja. Doch, in Darmstadt, jetzt sag ich ja. Von Darmstadt München. Nach München gezogen bist, ja, genau. Der Liebe wegen, ne? Ja, ja. Und du hast ja gesagt, ich soll halt mich nochmal melden nach einer Zeit. Genau, also der letzte Stand der Dinge, ich fasse mal zusammen für die Leute, die da nicht dran waren. Also du warst Abiturient, Schülerin in Darmstadt. Mhm. Hast einen fast Profifußballer, ne? Kann man sagen, in München, den du wahnsinnig gerne hast. Mhm. Und das letzte Mal, als wir telefoniert haben, saßt du auf gepacktem Koffer und wolltest von Darmstadt nach München ziehen, in das Elternhaus deines Freundes. Mhm. Und ich habe damals auch gesagt, mach das mal, es ist vielleicht ein interessantes Experiment. Das liegt jetzt wie viele Wochen zurück? Anderthalb Monate. Anderthalb Monate erst. Jetzt bist du in München, bist im Elternhaus deines Freundes, ganz in der Nähe deines Freundes. Ja, also jetzt bin ich hier wegen einer ganz dummen Geschichte mit meiner Freundin, aber ja, also es ist ganz toll so in München und also ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht nicht so gut läuft, weil wenn wir uns dann jeden Tag sehen, das war halt schon eine Umstellung, aber das ist so toll, also es ist eigentlich nur besser geworden. Mhm. Du kommst mit den Eltern auch gut klar? Ja, super, also es ist alles... Das ist jetzt eine kleine Wohnung oder ein paar Zimmer? Nee, ist ein Haus. Aber in dem Haus, ne? Ja. Mhm. Ja. Also war das eine Entscheidung, die völlig richtig war. Ja, und dafür danke ich dir nochmal tausendmal, weil irgendwie, das war halt schon der letzte Punkt, den du da noch so gegeben hast. Ja. Ja, geh mal. Wobei der Rat schon auch ein bisschen heikel war, habe ich mir damals überlegt, wenn das jetzt nicht klappt. Ja. Aber du hast das so nett beschrieben, ne? Und du hast vor allen Dingen auch beschrieben, dass beide Eltern damit einverstanden waren, ne? Und du zur Not immer noch hättest ein Rückziehen machen können, ne? Ja, also, nee, es ist ganz toll. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil es ist, also ich habe echt gedacht, dass es vielleicht wirklich in die Hose geht, weil wenn man so eine Fernbeziehung hat und sich nicht so oft sieht und dann so krass umgestellt auf jeden Tag und andauernd aufeinander, aber es läuft so super. Ist er denn auch viel da oder ist er in Sachen Fußball reichlich unterwegs? Naja, reichlich nicht, aber ab und zu mal am Wochenende ist er dann schon weg. Aber, ja, aber in der Regel ist er die ganze Woche auch da. Ja, geht er denn auf die gleiche Schule, auf die du jetzt auch gehst? Nee, ich gehe auf eine andere. Und hast du dich da eingelebt schon? Ja, es ist also super Lehrer und so auch. Also und mit der Münchner Mentalität kommst du auch klar. Oh ja, ja. Das habe ich ja vorher schon geliebt ohne Ende. Ja. Ganz toll. Ja, Tanja, das ist wunderbar. Ich freue mich sehr, das zu hören. Dass doch alles so seinen guten Verlauf nimmt, ne? Was ich dich aber nochmal fragen will, also ich bin hier zurzeit wegen meiner Freundin. Wo ist denn hier? Also in Darmstadt. In Darmstadt, zu Hause. Ja. Also was heißt zu Hause? In meinem Ex-Zuhause, sagen wir es mal so. Und ich wurde halt angerufen am Donnerstag, so, ja, ich muss unbedingt kommen, meine Freundin liegt im Krankenhaus. Ich so, ja, kann deshalb, weil ich mir denke, und die so, ja, meine Mutter so, ja, ja. Und die nimmt halt ziemlich viele Drogen. Und ich meine... Ich sag ja nicht, dass ich nichts nehme. Ab und zu mache ich es halt schon auch mal. Mhm. Aber was die halt macht, ist halt wirklich oberstkrass. Und jetzt liegt sie halt auf der Intensivstation. Und ich weiß halt auch nicht mehr, was ich mit ihr so machen soll. Weil irgendwie, da kommt halt gar nichts mehr. Was für Drogen nimmt sie denn? Naja, das Übliche halt. Ecstasy, Koks, Speed. Ja, Koks, und LSD? Das weniger, aber... Und das alles in reichlichen Mengen oder gar noch gemixt? Und gemischt, ja. Mhm. Und sie liegt jetzt auf der Intensivstation, weil sie irgendeine Überdosis genommen hat? Ja, weil sie zu viel genommen hat. Mhm. Ist das eine sehr enge Freundin? Eine richtig, das ist eigentlich meine beste Freundin. Die beste Freundin. Mhm. Wie stellt sie sich dir gegenüber denn? Sie blockt, wenn ich irgendwie gesagt habe, so, jetzt mach halt mal ein bisschen langsam und so, dann sie blockt halt immer total ab. Mhm. Sie sagt halt irgendwie, ja, es pass schon auf und du hast noch keine Ahnung. Und ich meine, du kannst natürlich jetzt richtig argumentativ, wenn sie erstmal wieder ein bisschen fit ist, sie anfahren, ne, sage ich jetzt mal auch fast schon also einen heftigen Vokabular. Nachdem, was ihr jetzt passiert ist, das war ja nun wirklich ein Schuss vor den Bug. Ne? Aber wiederum kenne ich sie so gut, dass es jetzt glaube ich mittlerweile gar nichts mehr ausmacht, dass er danach genauso gut weiterfeiert wie vorher. Also hängt sie gar nicht so sehr an ihrem Leben. Ich weiß nicht, an ihrem Feierleben wohl schon. Mhm. Sie hat jetzt auch ihre Lehrstelle verloren. Und also Tanja, wie, die ist so alt wie du, ne? Ja. Mhm. Du kennst sie so gut, dann weißt du auch, welche Träume das Mädel hat, was sie gerne später mal machen möchte. Weißt ja, du das? Das ist ja, ja, sie wollte halt den Beruf machen, den sie dann auch als Ausbildungsstelle gekriegt hat. Und das ist ihr jetzt halt flöten gegangen. Mhm. Das ist ja aber jetzt mittlerweile alles egal, aber richtig egal. Aber kannst du denn damit nicht versuchen zu überzeugen, dass sie wirklich, wenn sie so weitermacht, wie sie jetzt dabei ist, dass sie sich wirklich gezielt und alles kaputt macht, für was sie irgendwann mal vielleicht gelebt hat oder wovon sie geträumt hat? Ich glaube nicht, nee. Da ist sie echt so verbohrt. Und du meinst auch nicht, dass du darauf einwirken kannst, dass sie mal in eine Drogenberatungsstelle geht? Sie war mit ihren Eltern mal dort gewesen. Mhm. Also ihre Eltern, die wissen das halt alles. Aber das hat auch nichts geholfen. Mhm. Sie hat halt nur da gesessen und hat gesagt, ja, ja, redet ihr nur. Mhm. Ich glaube, das ist sicher ein Punkt, wo du ziemlich hart mit ihr ins Gericht gehen musst. Und dass du nicht mehr so die verständnisvolle Freundin ihr gegenüber darstellen darfst. Ja gut, aber wenn ich zu ihr gesagt habe, ja, dann geh halt jetzt bitte alleine feiern und mach, was du denkst, dann hat sie es gemacht. Mhm. Und wenn du zu ihr sagst, halt wenn du dein Leben in den Dreck wirst und kaputt machen willst, dann mach es jetzt. Mhm. Das nutzt auch alles gar nichts. Mhm. Mhm. Tanja, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Mhm. Die Annette, meine Psychologin, kennt sich mit solchen Sachen auch ausgesprochen gut aus. Vielleicht kann die dir noch einen ganz gezielten Tipp geben. Und du hast neulich irgendwie gesagt, also ich empfange dich in München nicht so richtig, aber ich kriege das von meinen Eltern immer so aufgenommen. Ich sehe dich also nur noch so konservenmäßig. Wie, gibt es in München keinen WDR-Fernsehen? Nicht da, wo wir wohnen, ne? Da muss aber was verändert werden. Ich muss mit Herrn Stoiber mal sprechen. Ja, mach das mal. Und irgendwie, du wärst 40? Ja, ja. Ich habe dich auf Mitte 20 gesagt. Ey. Das ist der schönste Tag überhaupt jetzt seit Monaten, was du jetzt gerade gesagt hast. Auf Mitte 20. Ey, das hat mich echt so geschockt. Am 21. Dezember werde ich 40 Jahre alt. Oh, ich hoffe, du magst mich trotzdem noch. Ja, natürlich. Aber so wie du redest, das klingt echt nicht so, als ob du 40 wärst. Das ist schön. Genug des Lobes. Okay. Tanja, die Annette ruft dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss. 1 Uhr Mitte 20. 1 Uhr 32 und 9 Sekunden. Und jetzt machen wir eine Pause. Auf den Schreck. Ja, 25 Jahre alt und heute Nacht ist unsere Sendung gänzlich offen für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Hier ist Radio 1 live und hier ist das WDR Fernsehen und ihr könnt uns erreichen kostenfrei unter 0130 29 11 oder faxen, das war gerade Telefon, oder faxen unter 0130 11 51 22 oder mailen. Und mailen könnt ihr aus der ganzen Welt zu uns, und zwar unter folgender Adresse 1live@wdr.de. 1live@wdr.de. Stichwort Domian. Peter, 45. Hi. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Domian, ist richtig? Ja, ist richtig. Gut, okay. Nein, ich habe doch die Sendung zufällig jetzt mit meinen Bekannten verfolgt. Ja. Das erste Mal. Und habe das mitbekommen, das Gespräch mit dem Herrn, der da hier Bestatter ist. Mhm, mh. Ich bin Krematoriumsleiter in den neuen Bundesländern. Mhm. Und das, was also da so gefallen ist, das hat mir nicht so richtig gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sag mal, was weil genau. Das doch nicht so, sagen wir mal, fundamentiert sein könnte, wie ich mir das vorstelle. Das hat dir nicht gefallen, Peter? Ich möchte im Vorfeld Folgendes erst einmal sagen, um eigentlich mal dir... Du, kann ich sagen? Ja, ja natürlich, klar. Dir zu sagen, oder mit, das dir zu vermitteln, ich habe angefangen als Kraftfahrer, habe dann Leichen transportiert, mhm. habe insgesamt mindestens 8000 Leichen verbrannt als Feuerbestatter, danach als Feuerbestatter, dann studiert und mein Krematoriumsleiter absolviert. Das ist ein richtiger Ausbildungsberuf. Das ist ein richtiger Beruf. Ja, auch Feuerbestatter ist ein Beruf, der muss also erlernt werden. Was lernt man da alles genau? Ja, also wenn man so ein Krematorium, denke mal, das hast du vielleicht noch nie von innen gesehen. Nein, noch nie. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Ja, zu Lebzeiten kann man sich das schon mal ansehen. Ja, aber viele haben also nicht die Möglichkeit, das sich mal anzuschauen, wie eigentlich so eine Verbrennung vonstatten geht. Und es ist also auch sehr interessant, das vielleicht einmal zu sehen, zu hören. Was ich schreibe doch mal in kurzen Abfolgen, und das lernt ihr dann ja auch in der Ausbildung sicherlich, wie so eine Verbrennung absolviert wird. Also die Leiche wird mit dem Leichenwagen herangeschafft und dann? Ja, ich kann erstmal, ich würde sagen, ich fange damit an, bei der Verbrennung des Leichnams. Der Leichnam wird also in den Ofen eingeführt. Der Ofen hat drei Verbrennungsstufen. Viele denken auch, und die Fragen wurden auch oft uns gestellt, na gut, die Asche, das fällt ja alles durcheinander, das ist also nicht wahr. Wie gesagt, der Ofen hat drei Verbrennungskammern mit Drehplatten ausgerüstet. Und dann wird der Leichnam auf die auf den verschiedenen Drehplatten verbrannt. Ist der Leichnam, der wird nicht mit Sarg da reingestellt? Ja, doch mit Sarg. Mit Sarg. Der Sarg ist das wichtigste Element, weil ohne Sarg wäre es nicht möglich, die Leiche richtig zu verbrennen. Ah ja. Und der Leichnam bleibt auch angezogen? Also so wie er im Sarg drin liegt? So wie er ist, ganz gleich, was er nur anhat. Wie lange dauert so ein Verbrennungsvorgang? Dann Sarg? Der Vorgang dauert so circa, sagen wir mal, 70 Minuten. 70 Minuten, so lange? Ja. Welche Temperaturen entstehen da? In den Muffelraum, also ich möchte jetzt keine Fachausdrücke, also in der obersten Verbrennungskammer, das nennt sich also Muffelraum, das sind ungefähr Anfangstemperatur von knapp 1000 Grad. Unten auf der zweiten Drehplatte 1200 und in der Endverbrennung ungefähr 1300 bis 1400 Grad. Also da bleibt wirklich nicht mehr viel übrig, außer Asche. Das ist schneeweiß, das ist total keimfrei, das könnte man also bedenkenlos zermalen und auch davon kosten oder nicht passieren. Wie ist das denn so mit, mit Goldzähnen oder irgendwelchen Sachen, die man das so... Das ist eine sehr gute Frage, Das ist eine sehr gute Frage, die wurde uns sehr oft gestellt. Kannst du dir vorstellen, bei 3300 Grad noch an Gold übrig bleibt? Gar nichts mehr. Da bleibt gar nichts mehr übrig. Da ist weder in der Asche eine Substanz noch sonst irgendetwas. Oder irgendein Schmuck, der also, sagen wir mal, vorneweg der in der Verstorbene getragen hat. Das sind also die Bestatter angewiesen, diesen Schmuck dort abzumachen. Ah ja. Also wird also mit Schmuck nicht verbrannt, das gibt's nicht. Ne? Wenn dann diese Verbrennung abgeschlossen ist, wie viel Asche bleibt denn von einem Menschen, inklusive Sarg, der Sarg ist ja nicht davon trennbar, wie viel bleibt da übrig? Also dieser Wagen unten, der Aschewagen, hat ungefähr eine Länge von... Ja, sagen wir mal 80 Zentimeter und ist 30 Zentimeter breit, halb gefüllt. Da sind also dann noch, sagen wir mal, so Schrauben und Zeug drin und Nägel. Von dem Sarg? Von dem Sarg. Ja. Das kommt dann in eine riesengroße Mühle. Da sind Magnete drin, die ziehen diese Schmutzpartikel raus, also die Metallteile. Und dann kommt das also, würde ich sagen, zuckerfein gemahlen in die Urne. Die Urne ist natürlich dann höchstens, sagen wir mal, ja gut, ein Drittel. Ja, ein Drittel ist die vielleicht. Die ist gar nicht bis oben voll. Nicht voll. Nein. Und man kann dann wirklich sicher sein, dass das der Rest des Menschen ist, den man hat verbrennen lassen. Ich würde sagen, na gut, 95%. Weil man, also nochmal gefragt, ihr mischt nicht alles durcheinander? Nein. Es ist ja so, der Leichnam wird oben in den Muffelraum eingeführt, in die erste Verbrennungskammer. Das sind drei Brennersteine, wo der Zeug rein. Wo der Sarg aufliegt, wenn die Leiche ziemlich stark nicht schon verbrannt ist, das dauert ungefähr so 10, 20 Minuten, dann fällt der Leichnam und die Reste auf die unterste Drehplatte. Dann wird oben der nächste Sarg wieder eingeführt. Es passiert natürlich, dass Sargteile oder sagen wir mal Extremitäten wie Arme oder Beine ein bisschen darunter auf die Drehplatte fallen. Aber bevor das passiert, ist der Leichnam auf der zweiten Drehplatte, also auf der ersten Drehplatte besser gesagt, schon so weit durchgebrannt, das klingt jetzt wieder makaber, aber ja, ich kann das halt so formulieren, ja. So Peter, weit durchgebrannt, dass die Drehplatte wieder gedreht wird. Du bist ja dann in gar keinem direkten Kontakt mit dem Leichnam, ne? Wenn der immer in den Särgen bleibt. Überhaupt nicht. Die hochmodernen Verbrennungsöfen, damit kommt das absolut nicht konfrontiert. Der wird oben eingefahren automatisch und unten kommt die Asche raus. Mhm. Jetzt hast du gerade unser Gespräch begonnen, dass dir einiges nicht gefallen hat von dem, was der erste Anrufer erzählt hat, der ja Einsager war. Was genau hat dir nicht gefallen? Also was mir nicht gefallen hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine nicht berührt. Also ich bin jetzt knapp 18 Jahre dabei und ich habe, was mich also sehr berührt, das waren eben Kinder, die ich dann abgeholt habe. Mhm. Obwohl du die ja gar nicht siehst, ne? Jetzt in deinem jetzigen Job. Ich rede jetzt davon, wenn ich, wo ich noch, also ach so, ich verstehe, ja. Ja. Wo ich noch Abholung durchgeführt habe. Das ist dann schon bitte makaber. Wenn ein älterer Mensch, sagen wir, mit 80, 90 Jahren, der hat sein Leben gelebt, das ist okay. Mhm. Aber bei Kindern ist das natürlich schon etwas schlimmer. Nun gut, das sagte er ja auch, dass er hatte einmal einen anderthalbjährigen Jungen oder ein Mädchen, dass ihm das auch sehr nahe gegangen ist. Wie lange hast du denn gebraucht, bis das für dich wirklich Alltag war? Also ich kann mich noch an die erste Episode erinnern. Ich habe den ersten Leichnam geholt, da war ich also noch nicht lange dabei, vielleicht 14 Tage, und zwar einige Hängte. Und der stand mir dann, ich bin ja danach aufgewacht, da stand ja mir, stand diese Person in meiner Schlafzimmertür. Ich war schweißgebadet, ich stand im Bett. Wenn das wieder passiert wäre, hätte ich diesen Beruf nicht mehr machen können. Und ich habe Mitarbeiter eingestellt, die haben gedacht, okay, haben das cool gesehen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Da gab es Mitarbeiter, die waren also 3-4 Tage dabei und dann konnten die das nicht mehr tun. Also, das ist nicht, das kann man nicht wegstecken. Das wie ist geht absolut das denn, nicht möglich. Wie ist das denn überhaupt so, wenn man dann Feierabend hat? Kann man denn, du kannst ja aus deiner Vergangenheit erzählen und deiner Erfahrung, kann man dann einfach so umschalten und Beine hoch, Armbrot essen, Bier trinken und so, geht das? Muss ich umschalten. Musst du. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, da werden bestimmt auch einige Geschichten, sage mal, wirst du dir anhören müssen, die nicht so besonders, sagen wir mal, erregend sind. Und da musst du dann auch einmal abschalten können. Aber in eurem Beruf stelle ich es mir viel drastischer vor, weil ihr wirklich absolut immer mit dem Tod konfrontiert seid. Und nie, wie er gerade vorhin sagte, er sagt, es gibt keine Erfolgserlebnisse in dem Job. Siehst du das auch so? Na, Erfolgserlebnisse kann es da einfach nicht geben. Nur okay. Ich denke mal so, wenn ich dich unterbrechen darf, es ist, das ist ein Material, wo ich habe 5 Jahre lang verbrannt. Das ist für mich nichts weiter wie eine Materie gewesen. Und anders darf ich das nicht sehen. Hast du Angst vor deinem eigenen Tod? Natürlich, klar, wie jeder andere auch. Wir haben uns oft über Kollegen drüber unterhalten und so weiter und ja, und wie ist es denn und so, aber dieses Thema wurde weniger angesprochen. Möchtest du denn selbst auch verbrannt werden? Auf jeden Fall, weil ich das sauberer finde. In jeder Beziehung finde ich das sauberer. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du irgendwie neue Leute im Urlaub zum Beispiel kennenlernst und du sagst denen, was du vom Beruf bist? Das ist natürlich schon komisch. Das ist komisch. Also ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht jetzt irgendwie, meine Dienstsachen, wo ich also, sagen wir mal, als Feuerbestatter tätig war, dieser Geruch, dieser Verbrennungsgeruch, der ist so süßlich, das kann man ganz schlecht beschreiben. Und die ganzen Klamotten, auf Deutsch gesagt, ziehen diesen Geruch an. Ich habe es in meiner Verwandtschaft erlebt, dass meine Schwester mal gesagt hatte, also ich weiß auch nicht, bei denen kann ich nichts essen. Ach so, ja. Aber du sagst es schon Leuten, wenn du auf Mallorca bist oder wo auch immer, du sagst dann schon Leuten, die du neu kennenlernst, dass du Krematoriumsleiter bist. Ja, ich bin ja nur, ja okay, ich sag nicht, dass ich mit Leichen direkt konfrontiert werde, sondern ich sage, ich bin im Büro beschäftigt, das ist ja auch so. Ach so, also redest du dann dich doch ein bisschen rum, ne? Ein bisschen ab. Nee, ja. Man kann auf makabere Reaktionen stoßen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du dann in deinem Büro sitzt und du hast den ganzen Tag damit zu tun, du riechst vielleicht auch den ganzen Tag diesen Geruch. Ständig. Kannst du denn da zwischendurch dir mal eine Stulle rausholen und Brotzeit machen? Selbstverständlich. Wir haben auch im Bestattungswagen gegessen. Also das ist nicht so traurig. Das ist eine Routine. Das musst du dir so vorstellen. So wie einer auf dem Lager seine Bagete in so einen Container schlichtet. Ohne sich was dabei zu denken, ob so ein Karton kaputt geht oder ob da irgendwas geschieht. Du bist 45 Jahre alt und du willst diesen Beruf auf jeden Fall bis zur Pensionierung durchziehen. Ja, und vor allem ist er auch sehr lukrativ. Er ist lukrativ. Ja. Darf ich fragen, was man als Krematoriumsleiter verdient? Na, ich würde sagen, der Durchschnittsarbeiter verdient so 2000. Ja, da kann man schon das Doppelte rechnen. Also netto. Gutes Doppelte. Netto. Ja, ja, nett. Nette, ja, ist okay, ne? Kann man... Für die Arbeit kann man das schon. Ja. Peter, schön, dass du angerufen hast. Das war interessant, weil ich habe das noch nie so detailliert erzählt bekommen. Ja, klar. Ich werde auch öfter nachgefragt und so weiter. Und ich habe auch schon Bekannte das mal gezeigt im Krematorium, was natürlich nicht korrekt ist. Das heißt, ist eigentlich verboten. Aber es ist trotzdem interessant für jemanden, der das mal mitbekommen hat. Ich möchte ganz kurz mal noch ein Beispiel nennen, wenn das geht. Ja. Eine Mutter ist vor 2 Jahren verstorben und die wollte also unbedingt verbrannt werden. Und dann war es so, und dann, ja, es war das Problem, wer schiebt die in den Ofen rein? Das konnte ich natürlich nicht machen. Und da möchte ich also ganz klar sagen, dass man das gefühlsmäßig, wir sind immer noch Menschen, das kann man nicht überbrücken oder stilllegen, das geht nicht. Warst du denn dann dabei, als deine Mutter in deinem Krematorium verbrannt wurde? Ich war nicht dabei, ich habe sie nicht reingeschoben, ich bin da oben geblieben, natürlich. Ja, aber das ist schon ein kurioses Gefühl. Und dann, ne? Das passiert immer bei Mitarbeitern, wenn ein Bekannte sterben, das geht nicht, dass man dann diesen... Also im Klartext, die Gefühle bleiben, auch wenn man es lange macht. Selbstverständlich. Und es gibt immer Empfindlichkeiten und auch Berührtheiten. Ja, selbstverständlich. Lieber Peter, ich danke für deinen Anruf. Ja, alles vielen Dank geschehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Peter. Jetzt ist die Christiane. Ja, hallo, Julian. Du bist wie alt? 16. 16, hi. Ja, hi. Was ist denn unser Thema? Der Tod von meiner besten Freundin. Der Tod von deiner besten Freundin? Also mehr von der Mutter von meiner besten Freundin. Von der Mutter von der besten Freundin? Ja. Wann ist die gestorben? Sonntag früh um 5:30. Jetzt, gestern? Ja. Und plötzlich? Ja, also die ist schon länger krank gewesen, seit Anfang des Jahres. Und da musste die auch andauernd ins Krankenhaus und es wurde immer wieder operiert. Und dann kam sie wieder nach Hause. Also die lag meistens in Köln im Krankenhaus. Was hatte sie denn für eine Krankheit? Das wusste man bis zuletzt nicht. Und dann hat sich rausgestellt, sie hat einen Tumor in der Gebärmutter. Ja. Daran ist sie jetzt gestern verstorben. Die Frau war sehr jung wahrscheinlich, oder? 43. 43. Und wann hat deine Freundin dir das erzählt? Gar nicht. Also ich wusste, dass die krank war. Und jetzt hatte ich vor einer Woche, Freitag, bei ihr angerufen und weil ich einfach nur mal so hören, weil auch am Wochenende Fete war von unserer Clique her. Und da wollte ich mal hören, ob sie jetzt kommt, hat sie gesagt, ja, sie könnte nicht, also vielmehr sie wollte nicht, weil der Pfarrer da gewesen wäre. Und ja, dann kam sie dann auch jetzt Donnerstag und Freitag nicht in die Schule und da habe ich donnerstags bei ihr angerufen. Ich bin extra nach der vierten Stunde nach Hause gefahren, weil ich mir Sorgen um sie gemacht habe. Und da habe ich sie dann angerufen, hat sie gesagt, ja, ihrer Mutter ging es dann seit gestern Abend wieder besser, also seit Mittwochabend. Ja. Und dann habe ich am Samstag nochmal bei meiner Oma angerufen, ob die was wüsste. Und von wem hast du jetzt erfahren, dass die Frau tot ist? Von meiner Oma. Von deiner Oma. Ja, ich habe, also die wohnt direkt gegenüber von der Kirche. Ist das ist aber auch deine, ist das deine beste Freundin? Ja, also einer meiner besten Freundinnen. Ist sie das einzige Kind in der Familie? Nee, die hat jetzt noch 3 ältere Geschwister. Aber 2 wohnen halt in einem Nachbardorf und eine Schwester wohnt direkt drüber. Christiane, wie willst du dich denn jetzt verhalten weiter? Ja, also erstmal ganz natürlich, die hat mich auch gestern Abend schon angerufen und also wollte sie mit mir. Achso, ihr habt doch dann schon jetzt nach dem Tod miteinander geredet. Ja, also ich wollte sie nicht anrufen und dann ging halt das Telefon. Ja, dann war sie dann dran und weißt du was, das ist natürlich für deine Freundin, ich vermute, dass die in deinem Alter ist. Ja, die ist ein Jahr jünger als ich. 15 ist die erst. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm, ne? Wenn die Mutti so jung stirbt und wenn die weg ist. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich meinte so, ja, so 8, wie das jetzt auch klingen mag, aber im Nachhinein war es das Beste, weil was sollte sie auch weiter leiden, ne? Aber weißt du, was ganz, ganz wichtig ist, dass du jetzt die Freundschaft richtig hochhältst und dass du ihr zeigst, dass du für sie da bist. Ja, habe ich ihr auch gesagt. Ja? Und die hat nämlich jetzt wirklich das Mädchen eine ganz, ganz schwere Zeit vor sich. Ja, klar. Bevor man das so einigermaßen verbinden kann. Und da ist es so wichtig, dass man Freunde hat und dass man ein paar Leute hat, zu denen man gehen kann, wo man auch weinen kann und die einfach so für einen da sind. Und sei jetzt für deine Freundin da. Lass sie reden, lass sie weinen, wie ihr zumute ist. Und das habe ich auch gesagt. Ich habe ja auch gesagt, sie könnte auch mitten in der Nacht hier anrufen, wenn sie nochmal reden will. Habe ich ja gesagt, könnte sie so ruhig machen oder wir können sie dann abholen. Kennt deine Mutter sie auch gut? Ja, also sie ist öfters schon mal hier gewesen, bevor wir aus unserer, also wir sind vorgestern Weihnachten umgezogen. Deine Mutter hätte auch nichts dagegen, wenn du sie mal einladen würdest, vielleicht mal ein Wochenende oder mal ein paar Tage zu euch nach Hause? Das wäre okay. Also meine Mutter hat auch selber schon gesagt, ja, holt die her und so. Also Christiane, sei jetzt wirklich ganz eine ganz tolle Freundin. Ja, bin ich auch. Damit kannst du wirklich helfen. Ihr Vater trinkt sehr viel und sie ist auch in einen Jungen aus meiner Klasse verliebt und der will nichts von ihr wissen. Also ganz viele Probleme sind da. Ja, also bei ihr, ja. Sei für sie da und hilf ihr, soweit du nur irgend kannst. Aber wenn du da bist und freundlich bist, ist das schon eine ganz, ganz, ganz große Hilfe. Ja, nur eine andere Freundin von mir, die weiß überhaupt nicht, wie sie sich ihr gegenüber verhalten soll. Die hat auch, also mit ihr habe ich auch telefoniert gestern, habe ich ihr das gesagt. Und da meinte sie so, ja, ich habe Angst vor dem Tag, wo sie wieder in die Schule kommt. Mhm. Versuch du, dieser Freundin die Angst zu nehmen. Du hast ja nur schon Kontakt mit ihr gehabt. Und versuch dieser Freundin auch zu erklären, dass es ganz wichtig ist, dass sie mit der Kontakt hat, ne? Mit dem Mädchen, das betroffen ist. Ja. Weil nichts, es ist nichts schlimmer, als wenn man in der Trauer auch noch dann alleine gelassen wird von der Umwelt. Ja, also seid für eure Freundin da. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Yvonne, 20 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domi. Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Meine beste Freundin. Ja, und zwar, wir haben, also ich und mein Mann, wir haben am Samstag kirchliche Hochzeit gehabt. Mhm. Und meine Freundin hat von vornherein immer so gestichelt, ja, wenn du dann nach der Hochzeit nach Hause kommst, dann sieht es halt bei dir dementsprechend aus und so weiter, weil du weißt das ja selbst, wie das ist. Bei Hochzeiten gehört es ja dazu, dass man Blödsinn und so beim Brautpaar macht und Braut und Führung und den ganzen Quatsch, ne? Ja, und das haben sie mir halt auch angedroht und da habe ich halt von vornherein gesagt, halt so, ich möchte es nicht. Und anscheinend hat es aber halt keinen Mensch interessiert und schon gar nicht meine beste Freundin. Irgendwie hat sie sich halt den Schlüssel organisiert. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sie das geschafft hat. Auf jeden Fall hat sie es geschafft und hat eben dann auch in meiner Wohnung was angestellt. Und was hat sie angestellt? Ja, sie hat also im ganzen Gang, im Flur, alles vollgestellt mit Pappbecher. Ach, das kenne ich nicht. Das ist irgendwie eine Sitte, oder wie? Ja, genau. Es soll lustig sein. Ja. Und da hat sie also den ganzen Flur vollgestellt mit Pappbechern und hat die gefüllt mit Wasser. Und hat noch Konfetti rein, dass es schön viel Sauerei gibt, wenn mal einer umfällt oder so. Ne? Ja, und da es Pappbecher waren und die eben ein paar Stunden gestanden sind. Sind die aufgeweicht? Sind die aufgeweicht, genau. Und dadurch ist halt das ganze Wasser ausgelaufen und hat halt auch ziemlichen Schaden angerichtet. Das ist was durchgesickert in die andere Wohnung? Wie bitte? Ist was durchgesickert in die untere Wohnung? Nee, das nicht, aber es ist halt in die Tapete gezogen, und die da hat sich abgelöst. So, das ist jetzt ein Schatz, der daneben gegangen ist. Du bist ziemlich sauer. Ja, genau. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, also ich habe ja von vornherein gesagt, wie sie damit angefangen hat rumzusticheln. Ich habe gesagt, wenn es Sauerei ist, ja, ich habe gesagt, ihr könnt ruhig Blödsinn machen, von mir aus die Matratzen verstecken oder das Bett hochhalten. Also du bist jetzt richtig sauer auf die Freundin, dass die das gemacht hat. Ja, genau. Ich hab halt habt ihr euch gesagt, gestritten darüber jetzt auch? Ich habe halt zu ihr gesagt, wenn sie irgendwelche Sauereien macht, dass irgendein Schaden entsteht, kündige ich ihr die Freundschaft. Das habe ich ja von vornherein gesagt und sie hat halt nicht drauf gehört. Und dann, aber Yvonne, also ich meine, das ist nicht so schön, aber es war doch sicher nett gemeint, oder? Klar, das Problem ist, ich denke mir auch, dass sie das nicht böse gemeint hat oder was, sondern dass sie einfach nicht nachgedacht hat, was das für Konsequenzen hat. Genau. Habt ihr denn jetzt mittlerweile nochmal miteinander geredet? Also es war so, sie war dabei, wie wir in die Wohnung reingegangen sind. Sie wollte sich das natürlich nicht entgehen lassen unter dem Gesicht, ne? Aber mein Mann ist dann natürlich total ausgerastet. Er hat dann klar angefangen zu beschimpfen, ist ja klar. Hat es deiner Freundin denn leid getan? Nee, überhaupt nicht. Das ist es ja. Das ist ja das, was mich so aufgeregt hat. Sie hat nicht mal Entschuldigung oder so gesagt. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie hat zwar geholfen, dann aufzuräumen, aber trotzdem... Ich glaube, dass man dieses Problem wirklich sehr schnell lösen kann, ne? Indem du nochmal Klartext mit der Freundin redest, weil es gibt, wie wir heute in dieser Sendung gehört haben, wenn du wirklich, weiß Gott, schlimmere Sachen als ausgelaufene Pappbecher. Und das müsst ihr schon wieder hinkriegen. Das darf jetzt nicht eine Weltgeschichte werden. Red mit der Frau, vielleicht entschuldigt sie sich ja und ist eure Freundschaft wieder eingerenkt. Okay? Also. Ciao. Sarah, 26. Ja, genau, hallo. Oder schönen guten Morgen, wie auch immer. Sarah. Ja, also, das ist zwar eine sehr lange Geschichte, aber ich versuche das ganz kurz zu fassen. Mhm. Ich lebe seit 5 Jahren sozusagen ein Doppelleben. Und mittlerweile ist es so, dass ich es leid bin und ich möchte es ihm halt ändern, aber ich komme da nicht so ganz von weg. Wie sieht dein Doppelleben denn aus? Ja, und zwar, also es gibt 2 Männer in meinem Leben und den einen kann ich schon länger und den anderen hatte ich eben halt irgendwann mal kennengelernt. Und als ich dann mit dem zweiten zusammenkam, da sagte der erste, dass er eben halt mich auch gern hat. Und weil ich ihn auch, weil ich für ihn auch eine Sympathie empfand, hatte ich gedacht, Mensch, okay, dann machen wir das so. Also ich will dann auch ganz klare Verhältnisse schaffen und ich trenne mich von meinem Freund, damaligen Freund. Mhm. Und dann werde ich mit dir also eine Freundschaft aufbauen. Aber was hast du nicht gemacht? Nee, weil er mich davon mir davon abgeraten hat. Er hat gesagt, nein, vielleicht lässt du dich auch noch von mir blenden. Ich will niemals den Vorwurf hören, dass es wegen mir passiert ist. Und ja, und dann bist du irgendwie so reingeschlettert. Ne? Und dann Moment, das verstehe ich dann nicht. Dann warst du mit dem einen zusammen, weiter? Genau. Also, ja, genau. Also mit meinem Bekannten. Also im Klartext, du hast 5 Jahre lang jetzt 2 Männer gehabt. Nein, ich habe nicht mit ihm, oh Gott, also... Mittlerweile sind es 5 Jahre, aber ich habe nie mit beiden zusammen gelebt, ne? Wo ist das Doppelleben denn dann? Ja, das kann ich sagen. Und zwar, wenn ich mich mit meinem damaligen Bekannten getroffen habe oder so, der abgeraten hat, mich, meinen Freund zu verlassen. Ja, was soll ich sagen? Also du hast nicht parallel 2 Beziehungen? Doch, genau, das war's. Das war's am Anfang, ne? Genau, das war's. Ja. Es war so, dass ich also mit dem viel gemacht habe, unternommen habe und so. Und dann kam ich nach Hause. Und da saß mein Freund, ne? Ja. Und der hat natürlich von mir auch irgendwas erwartet. Gut, das war aber ganz, das ist schon ganz lange her. Ja, das geht jetzt ins 5. Jahr. Also lief das jetzt 5 Jahre lang? Ja, genau. Du hast 5 Jahre dann doch 2 Männer gehabt? Ja, aber ich habe mit dem, der zu Hause sozusagen war, nie irgendwie sexuell viel erlebt oder gehabt, ne? Ich habe also meine ganze Freizeit, die ich einteilen konnte, immer nur dem ersten geopfert. Also heißt das zu Hause, dass du mit dem verheiratet warst? Ich bin, ja. Mit dem bin ich verheiratet. Du hast also einen Mann zu Hause? Ja. Seit wie vielen Jahren? Auch seit 5? Nein, geheiratet haben wir seit 3 Jahren. Mhm. Also jetzt der 3. Anlauf. Du hast dann also doch die ganze Zeit neben deinem verheirateten Mann, also mit dem du verheiratet bist, hast du noch einen Freund gehabt? Ja, genau. Ja. So. Das. Und mittlerweile lebe ich von meinem Mann natürlich auch getrennt. Mhm. Aber wir sind noch verheiratet. Und ja, mein Freund. Aber wenn, das verstehe ich, das ist mir ein bisschen verwirrt, diese Geschichte. Wenn du von deinem Mann jetzt getrennt bist, dann führst du doch gar kein Doppelleben mehr, weil du mit dem gar nicht mehr zusammen bist. Ja, aber das ist ja erst seit 1 Jahr so. Na gut, aber 1 Jahr ist... Es ist so, ich möchte, verstehst du, ich möchte jetzt irgendwie, ich bin es leid, ne? Weil mein Mann weiß nichts von diesem Mann. Aber von dem bist du ja getrennt, von deinem Mann. Seit 1 Jahr, weil er in eine andere Stadt gehen musste. Ja. Ich habe für diesen Freund... Der sagt's ihm doch. Und wenn ihr getrennt seid, ist es doch eh egal. Nee, es ist eben nicht. Die haben ja noch zusammen ein Kind. Mhm. Ja, aber ihr habt keinen Kontakt mehr miteinander im Prinzip. Also keinen... Wenig. Also es ist eben halt so, ich bin es leid, ich habe meinem Mann sehr viel angetan, was er ja in dem Sinne nicht weiß. Er hat es immer nur geahnt oder vermutet. Und also du denkst, dass es für ihn sehr schlimm ist, wenn er erfährt, dass all die Jahre da noch ein anderer... Absolut. Ja. Ich habe also auf diesen Bekannten, der ja mein Freund ist, sehr, sehr viel gebaut und sehr viel gehofft. Und wie sieht denn dieser Kontakt eigentlich jetzt im Moment aus mit dem zweiten? Mit dem Freund? Mhm. Ja, man trifft sich also 3-4 Mal in der Woche oder so, oder manchmal auch nur 2 Mal in der Woche. Und es ist so, also... Er will also sich nicht dazu bekennen. Ne? Ganz Beispiel. Also, Sarah, ich verstehe natürlich, dass man jetzt im Nachhinein vielleicht deinen Ex-Mann oder deinen Ehemann, dass man den vielleicht nicht im Nachhinein noch verletzen möchte. Deswegen halte ich es auch gar nicht für so notwendig, da jetzt im Nachhinein klar Tisch zu machen. Mach mit deinem jetzigen Leben klar Tisch. Lass dich scheiden, wenn ihr eh schon getrennt seid. und versuche halt dann diese andere Beziehung aufzubauen, wenn es denn geht. Ja, das ist es ja, aber der andere will das ja gar nicht. Ja gut. Ne? Er will also dieses Leben weiterführen und da bin ich jetzt leid. Ne? Was heißt jetzt denn, mit meinem Mann? Was heißt dieses Leben weiterführen? Dass ich mich nur 2-3 Mal mit ihm treffe dass ich also für meinen ganzen Haushalt alleine aufkomme. Mhm. Sarah, jetzt sind wir in der Bredouille, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Die Sendung ist zu Ende. Ich würde, nur letzter Tipp noch am Schluss, ich würde es deinem Ehemann würde ich es nicht erzählen. Das sollst du ihn jetzt noch verletzen. Regel dein jetziges Leben und das ist ganz wichtig. Okay? Alles Gute. Gut. Tschüss. In der Technik heute hat Richard Zendrowski. Ihr Lieben, und morgen haben wir eine Themennacht. Und das Thema heißt Im Reich der Sinne. Erzählt mir von euren ganz besonderen Sinnenfreuden. Ich bin sehr gespannt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und faxen und mailen. Und um 1 sind wir da bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Bye bye, bis morgen. Ciao.